Kapitel 3. Motor rannte immer noch, keuchend, nach Luft ringend über die Lichtung mit dem ausgebrannten Wrack. Dann durch den Wald an dem zerstörten Dorf entlang. Der traurige Anblick des Kraters ließ ihn jedoch nicht stoppen. Im Gegenteil, es trieb ihn nur noch mehr an. Mit kleinen Sätzen sprang er den Krater hinunter, kletterte am anderen Rande wieder hinauf und dann die alte Straße immer Richtung Süden. »Kannst du mir das Zaubern auch beibringen?« unterbrach er die Stille in seinem Kopf. »Ah, jetzt redest du also wieder mit mir.« »Kannst du nun oder nicht?« »Selbst wenn ich wollte, würde es nicht gehen. Warum denn das?« »Das ist eine längere Geschichte. Erzähl, die Metropolen sind extrem weit weg.« »Also, den Mond, den du nachts sehen kannst, ist die Magierwelt Nox. Um zu zaubern, benötigt man magische Energie, die wir Mana nennen. Normalerweise hat jedes Lebewesen eine gewisse Menge davon, jedoch viel zu wenig, um zu zaubern. So haben wir auf Nox einen Generator gebaut, der das Mana von jedem Lebewesen, auch von dir, absaugt. Der kümmerliche Rest an Mana reicht also gerade mal zum Leben, ohne die wäret ihr alle tot. Das hört sich aber ganz schön widerlich an. Noch mehr Ungerechtigkeit. Finde ich auch. Haben dich deswegen die Magier gejagt? Das war bestimmt auch ein Grund. Aber es geht noch weiter. Dem Rat der großen Magier reicht das aber nicht. Sie wollen noch mehr Macht, denn eins der Probleme am Zaubern ist, dass es stark süchtig macht. Man will immer mehr und mehr, egal zu welchem Preis. Was soll das bedeuten? Wollen sie diese Welt ganz auslöschen? Nein, sie wollen Actina erobern, die Menschen versklaven und züchten, damit sie noch mehr Mana bekommen. Oh mein Gott, das kannst du laut sagen. Der Mana-Generator läuft schon seit Jahrhunderten, das hat mich nicht gestört. Die neuen Pläne des Rates jedoch schon. Also habe ich eine Revolution angezettelt, doch wir wurden niedergeschlagen. Mein treuester Schüler hat mich gerettet und hier nach Actina geschickt. Deswegen bin ich jetzt hier. Das hört sich alles schrecklich an. Davon haben wir nie etwas gemerkt. Natürlich nicht, das war ja der Plan. Diese verdammten Magier, dafür werden sie ebenfalls bezahlen. Wieder einmal wuchs seine Wut ins Unermessliche an. Er verstand die Welt nicht mehr. Eben war noch alles in Ordnung und dann kommt eins nach dem anderen. Willst du dich jetzt etwa auch noch mit den Magiern anlegen? Das ist ganz einfach falsch, was sie tun. Soll das ewig so weitergehen? Leg dich nicht mit Mächten an, die du nicht verstehst. Egal, ob die Technologen oder die Magier, beide sind unbezwingbar für dich. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Es darf nicht so weitergehen. Erst einmal bräuchte ich einen neuen Körper, dann können wir weitersehen. Und wieder einen Unschuldigen mit reinziehen? Es sind schwere Zeiten, und so etwas erfordert manchmal gewisse Opfer. Ach ja? Und wen willst du auswählen? Kannst du diese Entscheidung wirklich treffen? Und überhaupt, wie willst du das anstellen? Denn genau wie ich kannst du doch jetzt auch nicht zaubern, oder doch? Deswegen wollte ich ja nach Nox zurück. Mit einem Ritual lässt sich dieser Zauber wieder rückgängig machen. Dann kann ich meine Seele auf einen anderen Körper übertragen. Damit wieder genau dasselbe wie mit uns passiert? Du bist ein helles Köpfchen, nein. Ich glaube, dass wenn der andere zu diesem Schritt bereit ist, wird das nicht nochmal passieren. Wo willst du so einen finden? Ich kenne da ein paar, falls die noch leben. Frag dich nur noch, wie wir nach Nox kommen. Das ist ein Problem. Was ist mit diesen Technologen? Haben die nicht etwas Ähnliches wie einen Lichtleiter? Nicht, dass ich wüsste. Einige Tage später. Ist das heiß? Stöhnte Moto und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seit Stunden knallte ihn schon die Sonne auf den Kopf und die Hitze wurde immer unerträglicher. Auch die kühlen Gedanken, mit denen er sich zu helfen versuchte, brachten nichts. Kälte war er ja schon gewohnt, aber solch eine Hitze stellte ein Problem dar. Egal wie weit sein Auge auch reichte, überall waren nur die hohen Dünen, bestehend aus gelbem, glitzernden Sand zu sehen. Seitdem er immer weiter nach Süden gewandert war, hatte sich die Landschaft immer mehr verändert und aus den riesigen, tiefen Waldflächen war nun eine leblose, endlos lange Wüste geworden, von der noch kein Ende in Sicht war. Außer den Skeletten veränderter Tiere, einige Geier und andere Aasfresser, war weit und breit nicht zu sehen. Nicht nur die Hitze, sondern vor allem der immer stärker werdende Durst trieb ihn zum Verzweifeln und ließ ihn schon bald an seiner Vernunft zweifeln. Hätte er doch nur etwas zu trinken mitgenommen, dachte er immer und immer wieder, doch es half nichts. Denn da es zum Umkehren schon längst zu spät war, mussten ihn seine schmerzenden Füße immer weiter tragen. Hinu fühlte genau dasselbe, auch er merkte die Wassernot des Körpers, den sie sich teilten, aber er blieb stumm. »Es muss doch mal bald ein Ende geben«, stöhnte Moto gedanklich. »Hoffentlich. Das halten wir nicht mal lange durch. Ich möchte nicht, dass wir hier wie eins dieser Tiere verenden.« Dann endlich, einige Dünen später, entdeckten sie etwas am Horizont. Moto und Chino konnten es kaum glauben, vor ihnen erstreckte sich eine kleine Oase. Zwischen den Sanddünen lag ein kleiner, hellblauer See, umgeben von ein paar wenigen Palmen. Erfreut über sein Glück, rannte er zu dem wunderlichen Paradies hin, doch je weiter er sich dem kühlen Nass näherte, desto mehr schien das Bild zu verzehren, zu verschwimmen, bis die scheinbare Oase sich dann völlig auflöste. Es handelte sich nur um eine Fata Morgana. Nun blieb den beiden nichts anderes übrig, als enttäuscht weiterzumarschieren. Moto war völlig erschöpft, am Ende ausgedörrt. In der Zwischenzeit hatte sich die Landschaft zunehmend in ein gemäßigtes Klima verwandelt. Nun erstreckte sich vor ihnen eine weite Ebene, eine Steppe, die bis weit in den Horizont reichte. Ein dicker Fluss durchzog sie wie eine Ader und prägte stark das Landschaftsbild. Die Ufer bewachsen von einer gigantischen Vielzahl an verschiedenen Pflanzen und Bäumen. Eine aufgeblühte Vegetation bot sich dar. Wenn man einmal weiter Richtung Süden guckte, sah man den pechschwarzen Horizont. Riesige dunkle Wolken hatten sich dort aufgetürmt und Schornsteine ragten wie Streichhölzer den Himmel entgegen. So etwas hatte Moto noch nie gesehen, aber er konnte sich schon denken, dass es etwas mit den Metropolen zu tun haben musste. Ein ängstliches Gefühl beschlich ihm, also riet er Chino um Rat, der wusste aber auch nichts Genaueres, bestätigte aber die Vermutung mit den Metropolen. So hatte Moto sich die großen Städte nicht vorgestellt. Zwar wusste er schon, dass sich dort nicht sehr viel Natur befindet, aber an einen so dunklen Ort hatte er nicht gedacht. Wie die Menschen dort wohl sind, fragte er sich, als er gerade genüsslich aus einem kleinen Nebenfluss trank. Wenn du sie alle tötest, wirst du es wohl nie wissen. Er ignorierte ihn einfach mal, das konnte er mittlerweile recht gut. Doch dann entriss etwas ihn aus seinen Gedanken. Ein lauter Knall hatte ihn erschreckt und richtete seine Aufmerksamkeit auf den Hauptfluss zurück. Es war noch ziemlich weit weg, daher konnte man kaum etwas erkennen, also bewegte er sich näher heran. Und so langsam bildete sich eine kleine Siedlung aus Zelten ab. Eine große Menge Leute hatte sich dort um einen klobigen, metallischen, panzerähnlichen Gefährt aufgestellt. Langsam bewegte sich dieser Panzer durch die Menge hindurch zur Uferböschung hin, wobei die Leute, die alle in einem grünlichen Ton gekleidet waren und daher auch schwer zu erkennen, ihm folgten. Das ist die Armee, bewaffnete Söldner, ausgebildet, um zu töten. Wen wollen die dann töten? Da ist doch niemand. Vielleicht sind sie nur auf Patrouille. Und warum gibt es sowas? Warum braucht man jemanden, um jemanden anders zu töten? Das ist doch völliger Schwachsinn. Willst du mit mir jetzt über Soldaten diskutieren? Nein, vielleicht später. Ich werde mal gucken, was die vorhaben. Du willst da doch jetzt nicht so einfach reinmarschieren. Doch, genau das. Pass bloß auf, die sind äußerst gefährlich. Sie sind zum Töten ausgebildet. Moto ließ sich davon jedoch nicht aufhalten und marschierte zielsicher auf das Camp zu. Ohne auch überhaupt bemerkt zu werden, konnte er gemütlich in das Lager wandern. Und je weiter er sich den Soldaten näherte, desto lauter wurde es. Das dunkle Brummen des Panzers und die Rufe aufgeregter Soldaten drangen an sein Ohr. Wie aus dem Nichts begann dann ein extrem lautes Getöse. Das dicke Rohr des Panzers schoss nach hinten, ein Klicken war zu hören. Eine große Hülse flog seitlich aus dem Kopf hinaus und eine baumstammdicke Granate katapultierte sich nach vorne. Mit einem lauten Knall explodierte sie am anderen Ufer, mitten im Wald, und entwurzelte sofort einige Bäume, die rasend schnell zu Boden rasten. Hilflose Vögel huschten aufgeschreckt aus ihren Nestern und flatterten aufgeregt umher. Als wenn das noch nicht reichen sollte, mähten die Soldaten mit ihren Maschinengewehren das gemähte hohe Gras förmlich ab. Moto, der das Geschehen verständnislos beobachtete, konnte es nicht fassen und fragte sich, auf was die denn da schießen. Aufgeregte Wildkatzen sprangen aus dem Buschwerk hinaus und rannten wie wild auf die Soldaten zu. Doch schon nach kurzer Zeit wurden sie von den Kugeln durchlöchert. Auch der Panzer lud nach und schoss dann die nächste, tödliche Ladung hinauf. Nun schienen die Vögel ebenfalls vom Wahn beherrscht zu sein, denn sie stürzten auf die Soldaten nieder und pickten sie, wo immer sie es auch konnten. Verzweifelt schossen die Soldaten um sich, wedelten mit den Armen und versuchten, die Angreifer so aufzuhalten. Was verdammt nochmal machen die da? Die schlachten ja Tiere ab! Schrie er aufgeregt mit einer tierischen Wut im Bauch und rannte, ohne darüber auch nur einen Gedanken zu verschwenden, auf die Soldaten zu. Wütend rammte er einen an den Ellbogen in die Magenkuhle und schlug ihm das Gewehr aus der Hand. Hey, was soll das? schrien der Soldat an, da man durch das ganze Rattern der MGs kaum noch sein eigenes Wort verstehen konnte, und winkte einen seiner Kameraden zu, der auch gleich mit seiner Waffe auf Moto gerichtet angerannt kam. »Mischen Sie sich hier nicht ein«, drohte er und näherte sich langsam. »Was soll das? Ihr schlachtet Tiere ab«, entgegnete er verständnislos. Er war so etwas von wütend, konnte das Geschehen einfach nicht verstehen, empfand es aber als falsch. So falsch, dass er nicht tatenlos zuschauen konnte. Er musste einfach eingreifen. Auch wenn sich das jetzt als Fehler herausstellte, da er gegen die Maschinenpistolen der Soldaten keinerlei Chance hatte. Seine Gefühle hingegen konnte man nicht mit einer Waffe unterdrücken. Sie waren da, sie waren real, brodelten in ihm nur so, dass er sie kaum noch unterdrücken konnte und jeden Augenblick drohte, überzukochen. »Wie können sich intelligente Wesen, wie ihr es ja wohl seid, nur so verhalten?«, fragte er zähnefletschend, ohne eine Antwort zu erwarten. Im nächsten Augenblick raste ein hoher, traurig klingender Schrei durch die Luft. Das Federvieh flog eilig davon, die Soldaten stellten das Feuer ein, es herrschte wieder Ruhe. Doch in der Ferne, tief im Wald, konnte man sehen, wie die Baumgipfel kurz zur Seite zuckten, um dann wieder in ihrer ursprünglichen Form zu verharren. Etwas Großes bewegte sich durch den Wald auf das Camp zu. Als die Soldaten dieses bemerkten, waren sie außer sich vor Angst und Unsicherheit. Ihnen war kein Tier solche Ausmaße bekannt, so taten sich die wildesten Vermutungen über das, was sich näherte, auf. Der auf Moto zielende Soldat drehte sich überrascht um und rief seinen Kameraden zur Vorsicht. Moto hingegen verstand jetzt rein gar nichts mehr, denn auch er konnte sich keinen Reim darauf machen, als er das leichte Beben der Erde spürte. Wieder ein lauter, heller Schrei, wie er nur von einem echt großen Tier stammen konnte. Ein fast 10 Meter großes, huhnähnliches Wesen mit gefährlich scharfen Krallen an verknoppelten Krähenfüßen rannte aus dem Buschwerk durch den Fluss auf die kleine Armee los. »Das kann nicht sein, ein Goros! Das ist ein magisches Wesen, welches nur beschworen werden kann. Eigentlich, das kann nicht sein«, klang Kinos fassungslose Gedanken durch Motos Kopf. Nun brach ein völliges Chaos aus. Der furchteinflößende Goros stampfte durch den Fluss, trat auf den sich gerade zurückziehenden Panzer und versenkte ihn im weichen Sandboden, das nur noch der Kopf hinausragte. Die Soldaten, außer sich vor Angst, schossen mit allem, was sie hatten, auf den Angreifer. Das Blut spritzte aus den vielen durch den Kugelhagel entstandenen Löchern und plätscherte auf den Boden. Aber das wutentbrannte, zornige Tier gab nicht auf, rannte weiter, spießte einen Soldaten mit seinen Krallen auf und riss ihn zu seinem spitzen Schnabel hinauf. Mehrere Male wirbelte er den in seinem Schnabel eingeklemmten, ohnmächtigen Körper hin und her, bevor er ihn endgültig verschlang. Moto musste dort unbedingt weg. Nichts konnte ihn da noch halten. Hastig drehte er sich und lief einen Sandpfad hinauf ins Zeltlager, da bemerkte er noch etwas hinter ihm. Ein heftiger Schmerz am Nacken beendete alles, und Moto sackte bewusstlos zusammen. Stark schwitzend lag er auf einer Pritsche inmitten eines Zeltes, als er dann aufwachte und eine Sekunde später aufrecht saß. Orientierungslos schaute er sich um, da erkannte er ein Mädchen vor sich. Er musste gut staunen. Diese langen roten Haare, die sie jetzt zu einem Zopf zusammengebunden hatte, die strahlend blauen Augen, kannte Moto sehr wohl. Es war Sira, die ihn strahlend anguckte. »Sira, du lebst?«, fragte er und konnte es nicht glauben. Doch sie schien trauriger zu werden, ihre Miene verzog sich und eine Träne lief hinunter. Weinend und bibbernd presste sie sich an ihn. »Moto«, stöhnte sie vor Erleichterung. Er hingegen streichelte sie am Kopf und versuchte sie zu beruhigen. »Sie sind alle tot«, schluchzte sie. »Ich weiß.« Trotz ihres Schmerzes fasste sie sich wieder. »Wie kommst du hierher?«, fragte Moto und stand von der Pritsche auf, um einige Schritte umherzuwandeln. »Die Soldaten haben mich gerettet. Ich war gerade im Auftrag meiner Mutter in dem Nachbardorf gewesen und auf dem Rückweg, als plötzlich dann diese riesige Feuersäule unser Dorf vernichtete. Ich war außer mir, rannte zum Dorf, aber...« erzählte sie aufgeregt, als die Bilder wieder durch ihren Kopf schossen. »Ich habe es auch gesehen«, unterbrach er sie. Er wollte es nicht nochmal hören, vor allem nicht aus ihrem Munde. »Ich hatte große Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe solche Angst«, brach sie wieder in Tränen aus und drückte sich erneut an Motos Brust. Doch er drückte sie von sich. »Aber die haben uns das angetan.« »Wer, die Soldaten?« »Ich habe es genau gesehen. Ein großes, dunkles Fluggerät.« »Woher willst du wissen, ob es von den Soldaten ist?« »Chino meint das auch.« Und sobald er diese Worte ausgesprochen hatte, stockte Moto. »Chino, Die Sache mit ihm hatte er völlig vergessen. »Chino, was soll ich jetzt sagen?«, fragte er, aber es war nicht zu hören. Stille herrschte in seinen Gedanken. »Wer ist Chino?« »Ach, jemanden, den ich zufällig traf«, sprach er und fragte sich gleichzeitig, »Chino, wo bist du?« Aber immer noch reagierte niemand. »Habe ich mir das nur eingebildet? Kann das sein?« Er vertraute sich selbst nicht mehr, ging in seinen Kopf nochmal die Erinnerung durch, aber dass er sich ihn nur eingebildet hatte, konnte er nur schwer glauben. »Und woher will dieser Chino das wissen?« »Was? Ach, ist nicht so wichtig«, streckte er aus seinen Gedanken hoch. Die Sache mit Chino und den Magiern konnte er ja schlecht erzählen, sie hätte ihm das niemals abgenommen. »Was ist mit dem Goros, lebt er noch?«, lenkte er sie ab. »Du redest in Rätseln, von einem Goros habe ich noch nie gehört, aber wenn du dieses Vieh von gestern meinst, das ist tot.« Der Kampf ging noch bis tief in die Nacht, aber schließlich konnten sie es doch besiegen. »Schrecklich, was hier so alles lebt. Da sind echt viele umgekommen. Ich war gestern noch im Lazarett und habe mitgeholfen, die Verletzten zu pflegen.« »Der Goros, Chino meinte, es wäre ein magisches Wesen, aber wer hat es denn beschworen?« »Sind die etwa noch mehr Magier? Dann muss hier auch noch ein Lichtleiter sein.« »Und von wem sagst du, ist es besiegt worden?« »Von der Kommandantin höchstpersönlich. Sie ist wirklich unglaublich geschickt mit ihrem komischen Schild und dem MG. Das Schild ist so groß wie sie selbst und scheint aus reiner Energie zu bestehen.« Moto verstand kein Wort. Die Vorstellung, dass eine einzige Frau diesen Goros besiegt haben soll, konnte er genauso wenig wie das mit Chino glauben. »Was machst du jetzt, Moto?« unterbrach Sierra erneut seine Gedanken. »Ich weiß nicht.« »Komm doch mit uns mit, werte Kommandant Musafa hat nichts dagegen.« »Mit euch mit? Wohin denn?« »Na, in die Metris natürlich.« »Du redest schon, als wenn du hier geboren wärst.« »Oh, ich habe ein paar Gespräche verfolgt«, antwortete sie grinsend. Schließlich willigte Moto ein, was sollte er auch sonst tun? Nochmals horchte er in sich hinein, aber es herrschte immer noch Stille. »Chino, wo bist du nur?«, fragte er gedanklich. Gerade leitete Sira ihn zum Ausgang, da betrat eine dünne Gestalt das Zelt. Sie war ein ganzes Stück größer als Moto und musste sich leicht bücken, um überhaupt aufrecht stehen zu können. Freundlich, aber trotzdem ernst und autoritär, nickte sie ihm zu, um sich im nächsten Augenblick bei Sira über ihn zu erkunden. »Ist das der Verrückte von gestern Abend?«, fragte sie. Moto starrte sie verdutzt an und betrachtete ihre rote Filzjacke, die sie trotz ihrer schlanken Figur aufgeplustert wirken ließ. Die Beine waren bedeckt von einer hautengen Lederhose, umgeschnallt ein Munitionsgürtel, ein Maschinengewehr und um ihren linken Unterarm über einen Riemen ein bronzenes, rundes Schild. »Na, ihr habt Tiere getötet«, regte er sich gleich wieder auf, worauf Sira ihn ermahnt anguckte. »Ich hatte meine Befehle«, sprach sie kühn und schien ihn nicht besonders ernst zu nehmen. »Entschuldigt den Kommandanten Musafa«, unterbrach Sira die angespannte Stimmung. »Er ist auch aus meinem Dorf.« »Verstehe. Darf er bitte mitkommen?« Kurz musterte sie ihn, bewilligte es dann und verließ das Zelt. »Beeilt euch aber, wir wollen gleich los und warten bestimmt nicht«, rief sie noch. Moto und Sira waren in einem dunkelgrünen Transporter verfrachtet worden. Zusammen mit der Kommandantin und einigen auch verletzten Soldaten fuhren sie immer weiter nach Süden, in Richtung der Städte. Die Straße war sehr polterig, dass Moto immer wieder mit dem Nacken an eine Metallstange stieß. Längere Zeit war es still im Truck. Alle saßen da wie die Toten und starrten mit diesem leeren Blick nach unten auf den Boden. Nur Moto und Sira hatten das Glück, hinten zu sitzen und so die vorbeiziehende Abendlandschaft zu genießen. »Wir haben sie nicht abgeschlachtet«, unterbrach Musafa plötzlich die Stille. Keinen schien dies jedoch zu interessieren, nur Moto schreckte mal wieder aus seinen Gedanken hoch. »Was denn sonst? Sie haben euch ja nichts getan.« »Für das Wohl der Masse müssen manchmal gewisse Dinge getan werden. So funktioniert das System nun einmal. Du denkst doch nicht etwa, dass es uns hier allen Spaß gemacht hat?« »Ich hoffe nicht.« »Es waren nur unsere Befehle.« »Wir wurden nicht ausgebildet, um Schlachter zu spielen.« »Ausgebildet, um zu töten«, hämmerte Chinos Worte durch Motos Gedanken. »Chino«, dachte er, und tatsächlich waren seine Worte wieder zu hören. »Was war denn los?«, fragte Moto. »Ich war wohl länger ohnmächtig als du.« »Im gleichen Körper?« »Seltsamerweise schon.« »Ich denke, dass es hier noch einen Magier gibt. Wegen diesem Goros.« »Schlauer Junge. Und wo ein Magier ist, ist auch ein Lichtleiter.« »Genau. Finde diesen Magier.« »Das geht nicht. Wir sind auf dem Weg in die Metros.« »Was wollen wir denn da?«, regte Chino sich auf. »Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Du warst ja ohnmächtig und ich nicht zu 100% sicher«, verteidigte er sich. Plötzlich war das Zerplätschern von Regentropfen zu hören. Moto schaute wieder nach draußen und bemerkte, wie ein Schauer über sie hinwegbrach. Immer noch fuhr der LKW durch den immer heftiger werdenden Regen. Mittlerweile waren sie auf einer schwarz geteerten Straße und es zogen schnell höher und größer werdende Hochhäuser vorbei. »Mann, ist das dunkel hier«, sprach er vor sich hin, als die Kommandantin antwortete, »das liegt am schlechten Wetter.« Das mochte vielleicht stimmen, jedoch tröstete es Moto recht wenig. Es war nicht nur das Wetter, was ihn traurig stimmte, es war die Stadt selbst. Auch wenn ab und an mal der Schatten eines jungen Baumes vorbeihuschte und die Geschäfte, Läden und vielen Wohnhäuser auch gepflegt aussahen, wirkte alles einfach nur künstlich und unnatürlich auf ihn. Alles war ihm völlig fremd und die Vorstellung, hier zu wohnen, bereitete ihm Argwohn. »Wohnen in diesen grauen Klötzen etwa Menschen?«, fragte er unglaubwürdig. »Ja, natürlich. Nebeneinander, übereinander, wie in einer Schublade. Ist ja verrückt.« Mit einem Ruckeln und dem Quietschen der Reifen stoppte der Militärwagen plötzlich. »Hier steigen wir aus«, befahl Muzaffar, woraufhin die Soldaten aufstanden und Motovisierer zum Hinausklettern drangen. Wie die Tränen von tausend Engeln prasste der kalte Regen auf Motos Kopf. Sie waren vor einem Hochhaus gehalten. Moto sah nach oben und erkannte jetzt erst die Ausmaße des fast 20 Stockwerke in den grauen Himmel emporragenden Gebäudes. »Was für ein großes Gebäude«, staunte er. »Das ist ein Hotel, hier werden wir übernachten«, erklärte Muzaffar und marschierte eilig einige Stufen hoch zum Eingang. Innen sah es sehr gemütlich aus. Die Kommandantin marschierte sofort zügig zu der Rezeption in der Empfangshalle. Sira nahm Moto an die Hand und zerrte ihn durch die Halle. »Wie sauber es hier ist, man kann sich im Boden ja schon spiegeln«, sprach sie erstaunt. Vom stürmenden Wetter bemerkte man dort rein gar nichts. Es war, als hätten sie eine andere Welt betreten. An vielen Orten waren bequeme Sitzecken, bestehend jedenfalls aus zwei braunen Ledersesseln, einem kleinen Glastisch und einer Standfußlampe. Vor allem an die vielen Topfpflanzen konnte Moto sich gut gewöhnen. Sie erinnerten ihn an den Wald und die Ruhe. »Schon seltsam. Erst bauen sie sich eine große Stadt und dann vermissen sie die Natur und stellen sich solche Pflanzen hin. Man vermisst erst etwas, wenn es zur Vergangenheit geworden ist.« Gerade wollte Moto näher herangehen, da rief die Kommandantin von hinten, »Wollt ihr dort jetzt Wurzeln schlagen?« »Ich vertraue ihr nicht. Wir sind hier in der sprichwörtlichen Höhle des Löwen, du«, mahnte Hino, als sie zu einer Treppe ins nächste Stockwerk ging. »Ich weiß, aber was bleibt uns anderes über?« »Passt trotzdem auf.« Nach einigen Abbiegungen unendlich lang scheinender, rot-braun tapezierten Gängen, Moto und Sira würden schon lange den Weg nicht mehr zurückfinden, erreichten sie endlich ihr Ziel. Muzaffar drehte sich um, drückte Sira einen Schlüssel in die Hand und betrat an das Zimmer 432. »Ihr habt die 440«, rief sie noch, bevor die Tür donnernd zukrachte. »Ganz schön rasant, die Frau.« »So war sie schon immer«, rief ein Soldat, der gerade mit seinen Kumpanen schwere Gerätschaften in ein Zimmer schleppte. Freudig betrat Sira die 440, stürmte gleich hinein und sprang aufgeregt auf dem Bett hin und her. »Ganz schön rasant, die Kleine«, neckte ihn Chino gedanklich, worauf Moto grinsen musste. »Guck mal, Moto, wie weich das Bett ist«, rief sie ihm fröhlich zu. Staunend betrachtete er das Zimmer. »Ist ja fast so groß wie unser ganzes Haus«, staunte er. Als nächstes fiel sein Blick in ein blau gekacheltes Bad, was allein schon die Ausmaße seines ehemaligen Zimmers hatte. Er kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als er das noble Badezimmer betrat. Er machte sich gleich daran, die Toilette zu benutzen. Sie erinnerte nicht im Entferntesten an den alten Donnerbalken, bestehend aus nur zwei Holzbalken, den er zu Hause immer benutzt hatte. »Moto, komm doch mal«, rief Sira auf einer romantischen Art und Weise, was ihn schon etwas erahnen ließ. »Die Kleine steht auf dich«, neckte ihn Chino. »Ja, ich weiß, ich finde sie auch ganz toll, aber was ist, wenn sie, du weißt schon, will...« »Ja, das ist deine Sache.« »Das geht doch nicht, ich meine, du bist ja irgendwie dabei.« »Moto«, rief sie erneut. »Ach Mann, was mache ich denn jetzt nur?« »Ich kann dir nicht helfen.« Vorsichtig luscherte er durch den Türspalt hindurch, um zu gucken, was sie dann macht. Sie saß auf dem Bett im Schneidersitz und spielte mit etwas Rechteckigen herum. »Was ist denn?«, fragte er, als er den Raum betrat. »Ich will dieses Ding da zum Laufen bringen«, antwortete sie und zeigte auf einen dunklen Kasten. »Puh«, stöhnte Moto vor Erleichterung, »was ich schon wieder gedacht habe.« Aus dem Nichts war ein lautes Getöse zu hören und ein ständig wechselndes Licht überflutete das Hotelzimmer. Auf dem Kasten wurde das Bild eines jungen Mannes dargestellt, der von einem Zettel vorlas. »Wer sind Sie?«, fragte Moto den Fremden, worauf Sira ihm erklärte, dass es sich nur um ein Fernsehapparat handelte, das hatte sie schon bei den Soldaten gesehen. Einige Minuten versuchte er, der Stimme zu lauschen, es zu verstehen, was der Mann da erzählte. Das ständige Flimmern, die schnellen Worte und vor allem die wahnsinnige Flut von Bildern und Informationen waren jedoch viel zu viel für seinen Verstand. Dies ging so weit, dass ihm schon schwindelig und ein wenig übel wurde. Also entschloss er sich, sich aufs Ohr zu hauen und taumelte zum Bett. »Vielleicht will sie heute Nacht ja mit dir kuscheln.« »Du kannst nerven«, entgegnete er Chino und kroch unter die flauschige Bettdecke. Sira hingegen starrte völlig angespannt auf den Flimmerkasten, nagte an ihren Fingernägeln herum und Moto musste versuchen, bei diesem Lärm einzuschlafen. Schlecht hatte er geschlafen. Seltsame Träume, zerrissen von mehrmaligen kurzen Wachphasen, hatten ihn häufig zum Umherwälzen und starken Schwitzen getrieben. Zudem war er sich mehrere Mal sicher gewesen, unheimliche Geräusche zu hören, als wenn jemand oder etwas umherschlich. Er hatte sich auf seinen Ellbogen abgestützt und schaute umher. Es war noch stockduster, dass man kaum die Hand vor Augen erkennen konnte. »Sira?« fragte er in den Raum hinein, aber es war nur Stille zu hören. Nochmals horchte er, aber auch ihren Atem vernahm er nicht. Mit seiner Hand suchte er nach dem Schalter der Nachttischlampe. Doch auch als das Licht das Hotelzimmer überflutete, war von Sira weit und breit nichts zu sehen. Erst stand er auf, wandelte umher und ging schließlich durch die Tür auf den Gang hinaus. Dort war Sira aber ebenfalls nicht und auch sonst niemand. Plötzlich bemerkte er etwas auf dem Boden. Etwas Widerliches, eine fette Schleimspur, die sich nach links über den gesamten Gang erstreckte. »Bäh, was ist denn das?« ekelte er sich. »Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, dass es von einer Trasse stammt.« »Ist das auch ein magisches Wesen?« »Ja, aber ich glaube nicht, dass es hier so etwas gibt.« »Bist du sicher?« »Die Magier meiden die Städte, also wird es sich hier wohl um etwas anderes handeln.« »Wenn du meinst...« Moto war der seltsamen Schleimspur gefolgt, bis diese in einen weiteren Raum führte. Verwundert betrachtete er die zertrümmerte Tür vor sich. Das Holz war völlig zerberstet und lag in der dahinter sich befindenden Umkleidekabine des Duschraumes auf dem Boden zerstreut. Vorsichtig betrat er den durch Spinde in Gänge aufgeteilten Raum. »Was schleimt hier nur so?« wunderte er sich, als er den mit weißen Kacheln bepflasterten Boden betrachtete. Allesamt waren sie von dieser durchsichtigen, klebrigen und leicht glänzenden Masse belegt. Was auch immer es war, den Raum mochte es wohl am liebsten. Jetzt erst bemerkte er das Rauschen einer Dusche. »Da duscht nur jemand«, versuchte Hino ihn zu warnen, aber seine Neugier war einfach zu groß. Er betrat die Dusche, als ihm vor Schreck fast das Herz stehen blieb. Vor ihm stand die völlig entblößte, splitterfasernackte Sira, die gerade beim Duschen war. Völlig entsetzt schaute sie ihn an, aber dann flog ein Lächeln über ihre Lippen. »Moto, du Spanner«, kicherte sie. Er hingegen war hin und weg von ihr. Auch wenn er wollte, konnte er nicht seinen Blick von ihrem geschmeidigen, jungen Körper abwenden. Sein Blick klebte an den wohlgeformten Brüsten, bis sie den Hahn wieder zudrehte, sich mit einem Handtuch bedeckte und mit einem dicken Grinsen den Duschraum verließ. »Bäh, was ist denn das?« hörte er ihre empörte Stimme. Trotzdem klang sie sanft lieblich. »Sag bloß, dir ist dieser Schleim und die kaputte Tür noch nicht aufgefallen.« »Nein, überhaupt nicht. Mir war ganz schlecht vom Fernsehen, also bin ich duschen gegangen, aber da war das noch nicht.« »Dann ist das, was dafür verantwortlich ist, noch hier in der Nähe«, überlegte er, als er von ihrem Schrei unterbrochen wurde. »Da war was«, sprach sie ängstlich und deutete zu der zerstörten Tür. Vorsichtig schlich Motosho zur besagten Stelle und spähte um die Ecke. Es war nichts zu sehen. »Die sieht ganz schön heiß aus«, sprach Hino, worauf Moto nur ein Murren entgegnete. Gerade drehte er sich wieder um und wollte zu Sira zurückgehen, da sah er plötzlich eine Gestalt vor sich auftauchen, ein Monster. Pechschwarz wie die Nacht, mit einem kegelförmigen Kopf, besetzt von 6 giftgrünen Augen, die allesamt auf Moto starrten. Graue, wülzige Lippen und lange, abstehende Ohren. Das ganze Wesen wirkte knorpelig, unförmig. Es hatte 4 lange Arme und statt Hände endeten sie in einem spitzen Stachel. Vor Angst wich er ein Stück zurück, bis er dann vor Panik so gepackt wurde, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. »Tratze, unglaublich! Lauf! Es wird uns anspucken und zerätzen!« befahl Hino, doch Moto konnte nicht. Plötzlich wich das Monster zurück, krümmte sich auf den Boden zusammen, verschränkte die Arme vor sich und gab ein leises Wimmern von sich. »Hat es Angst?« fragte er, aber für Hino stellte es genauso ein Rätsel dar. »Was für ein seltsames Wesen«, sprach Moto und atmete tiefe Erleichterung durch. »Normal ist das jedenfalls nicht. Eigentlich hätte er uns in 1000 Teile zerreißen müssen.« Mit einem Mal stand die vorher so ängstliche Tratze auf, drehte sich vom Moto ab und schlenderte gemütlich davon. Nun weckte es eher kindlich, betrachtete und beschnupperte alles von ganz nahen, und jedes Mal, wenn es mit dem Fuß auf den Boden stampfte, war ein leises Quietschen zu hören, stammt von den unzähligen Saugnäpfen, auf denen es sich bewegte und die auch für das Geschleime verantwortlich waren. Plötzlich war erneut ein heller Schrei von Sira zu hören. Sofort stürmte er wieder in die Umkleidekabine, aber die war leer. Er schaute im Duschraum nach, doch auch dort war Sira ebenfalls nicht zu finden. »Wo ist sie nur?« fragte er sich selbst, bemerkte dann urplötzlich jemanden hinter sich. »Sira?« fragte er und drehte sich um. Ihm blieb der Speichel im Halse stecken. Vor ihm stand nicht Sira, sondern ein 3 Meter großer Mann in einem seltsamen, starren, gelben Gewand. Die dunkle, fast schon graue Haut und die leere, pupillenlose und rubinroten Augen waren das Letzte, was er noch erkennen konnte, bevor er nur noch einen Schmerz am Kopf spürte und ihm dann schwarz vor Augen wurde.